Erster Paulus konnte es nicht mehr aushalten. Er beschloss, in Athen allein zu bleiben. Zweiter Paulus schickte Timotheus. Timotheus ist sein Bruder und hilft Gott. Er sollte euch stark machen und euch Mut machen, damit ihr im Glauben bleibt. Dritter Paulus wollte nicht, dass jemand traurig wird wegen der Probleme. Ihr wisst, dass wir Probleme haben werden. Vierter, ihr wisst, dass wir Probleme haben werden. Als wir bei euch waren, haben wir gesagt, dass schwere Zeiten kommen werden. Und so ist es auch passiert. Fünfter Paulus konnte es nicht mehr aushalten. Er schickte Timotheus, um nach eurem Glauben zu fragen. Er wollte wissen, ob der Teufel euch versucht hat. Er hatte Angst, dass seine Arbeit umsonst war. Sechster Timotheus ist von euch zu uns gekommen. Er hat gute Nachrichten gebracht. Er hat von eurem Glauben und eurer Liebe erzählt. Er sagte, dass ihr immer an uns denkt und uns sehen wollt, so wie wir euch. Siebter, liebe Brüder und Schwestern, euer Glaube tröstet uns. Er hilft uns in all unseren Sorgen und Problemen. Achter, wir leben jetzt, weil ihr fest zu Jesus haltet. Neunter, wir freuen uns sehr über euch. Wir danken Gott dafür. Wie können wir Gott genug danken? Zehnter, wir beten Tag und Nacht. Wir wollen euch wiedersehen. Wir wollen euch helfen, euren Glauben noch besser zu machen. Elfter, Gott, unser Vater, und Jesus, unser Herr, sollen uns den Weg zu euch zeigen. Zwölfter, der Herr soll eure Liebe größer machen. Liebt einander und alle Menschen, so wie wir euch lieben. Dreizehnter, Gott soll eure Herzen stark machen. Dann seid ihr gut und heilig vor Gott, unserem Vater. Das wird so sein, wenn Jesus mit allen seinen Heiligen kommt. Amen.